Die Kundgebungen zur Unterstützung der Erklärung der Regierung der TVRK fanden in den Betrieben und Fabriken in allen Teilen des Landes statt. Nach den Kundgebungen gab es nach dem Verlesen der Erklärung der Regierung der TVRK die Reden. Die Redner kritisierten hart, dass die Sanktionsresolution, die von den feindseligen Kräften wie den USA angenommen wurde, eine grobe Verletzung der Souveränität der TVRK sei. Sie unterstützten die Erklärung der Regierung der TVRK voll und ganz, in der der feste Standpunkt, die herausfordernden Feinde schließlich zu erledigen, vor aller Welt erklärt wurde. Weiter sagten sie, dass die Erklärung eines Sprechers des Generalstabes der koreanischen Volksarmee eine schwer warnende Botschaft gegen den unvernünftigen militärischen Druck der USA und die Erklärung eines Sprechers der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee über den Kesselschussplan um die Insel Guam die ganze koreanische Armee und Volk sehr ermutigen. Sie äußerten ihren festen Willen dazu, mit dem Geist die Feinde zu vernichten, die die TVRK um das Souveränitäts-, Existenz- und Entwicklungsrecht bringen wollen, die Flammen des produktiven Aufschwungs heftig lodern zu lassen und dadurch ihre böse Sanktionsmachenschaft gegen die TVRK in Süden durchzukreuzen.